Ich bin Nanitic. Wie die Borg in Star Trek. Das Wort Genetik erklärt immer alles. Ich brauch keinen Heiler. Ich bin der Heiler und der Tank und der Schaden und der schnellste in ganzen Welt hier Dicker. Und Rufus der Genetik säuft sein Alkohol gerne selber. Prost, Leute. Aber wir buffen auf Wahnsinn, high auf Bächen, Acid Bomb voller Chemie steht bereit. Mein Homunculus guckt dich an und beschützt mich und unsere Freunde. Meine Kanone im Karren feuert Bällchen und die Monster fallen um wie ein heißes Messer durch die Butterkai. Wir sind Genetics. Wer hielt euch noch manuell mit White Potion 300 HP? Wie süß mein Potion Pitcher Skill hielt damit über 2000 HP? Ich mix mir gerade bessere Portionen, die füllen unser SP. Priester hebt die Hände, jetzt ist hier jede Minute Wochenende. Die Priester haben nichts mehr zu tun, wenn eine Genetik da ist. Ich geb dir einen Cocktail rein, 100% HP, 100% SP. Priester Magni, einfach zu langsam, Digga. Du hast Mana Potionen, ich hab Formeln. Übergewicht, kleiner Priester? Ich hab einen Karren, der ist edel und geil. Wir sind geil, wir sind high. Wir sind stärker als dein Andromeda. Wir sind geil, wir sind high. Wir sind stärker als dein Andromeda. Wir sind geil, wir sind high. Wir sind fetter als dein Andromeda. Wir sind geil, wir sind high. Wir sind stärker als mein Andromeda. Wir sind geil. Genetik schmeißt ihn ein Bällchen an den Kopf, Problem gelöst. Presse liegt am Boden, jucken ihm die Hoden, kein Problem für uns Genetik. Wir können euch auch wieder beleben, dank der neuen Formel. Kein Cooldown, Shot Cannon auf 100% Schussrate. Kein Limit durch Buttern, Gegner tot, alles klar. Wir sind geil. Wir sind geil, Urus-Chemie. Ich heil dich, kank dich, kill dich, wer selbst Freund oder Feind, du brauchst dein Team. Nimm mein Genetik mit. Genetik Solo, Rest is by Wack. Aber was ist mit Warp-Portal? Oh shit, das kann ein Genetik nicht. Prister Taxi in Ragnarok. ja, ne, weiß nicht, das sind Genetics, Diener. Und Assassin? Die Pobeln in der Nase, wir Genetics können auch im Halt rumlaufen und das auch noch 12-mal schneller. Wir Genetics sind einfach die geilsten hier. Und Dicker und Merchant? Die sind härter als jeder Knight, wenn Merchanten durchziehen, bis sie mal Genetics sind. Dann haben sie 100-mal mehr Erfahrung hinter sich und sind sehr hart im Nehmen. Da würde jeder Knight die Flucht ergreifen. Merchants leveln ohne Skills, bis sie Genetics sind. Denn Card Revolution gibt es erst ab Job 35 und verbraucht zu viel. SP ist schwer zu bedienen. Merchanten wissen, Monster immer zu ihrer linken Seite gegen eine Mauer oder Baum prügeln. Wenn wer in Teamspeak, Mublo oder Discord sagt, warum läufst du immer vor? Dann ist die Antwort, ich bin Genetic. Das beantwortet grundsätzlich alle Fragen wie die Burg in Star Trek, Raumschiff Enterprise. Wir sind Genetic, RP. Rufus ist Genetic, Beschützer der Schwachen, Helfer in der Nord und Eventi-Streamer. Jeder bekommt etwas, wenn man im Livestream mitmacht, denn RP. Rufus ist ein Genetic, hilft klein beim Leveln, schenkt den kleinsten Nies und führt die Kleinen über den Livestream zu dem Aufstieg der Level. Eine Lösung für deine Probleme. Wir sind der Hammer. Wir sind Genetic. Ist geil. Wir sind der Hammer. Wir sind Genetic. Ist geil. Wir sind der Hammer. Wir sind Genetic. Ist geil. Wir sind super geil. Endlos geiles Wachsen geballert. Geiles Fratzengeballer.